ins Licht der Laterne an der Tür trat, sahen sie, dass es Aragorn war, in dem Mantel aus Lorien über dem Panzerhemd und ohne ein anderes Wahrzeichen als Galadriels grünen Stein. »Ich bin auf Gandalfs Bitten gekommen«, sagte er, »doch einstweilen bin ich nur der Hauptmann der Dúnedain von Arnor. Und der Herr von Dol Amroth soll die Stadt regieren, bis Faramir wieder bei Kräften ist. Doch mein Rat wäre, dass in den nächsten Tagen und in allem, was den Feind betrifft, Gandalf uns alle regieren sollte.« Und darin wurden sie einig. Dann sagte Gandalf, »Bleiben wir nicht an der Tür stehen. Die Zeit drängt, gehen wir hinein. Nur weil Aragorn gekommen ist, bleibt noch Hoffnung für die Kranken, die im Hause liegen. Denn also sprach Ioreth, eine weise Frau aus Gondor, die Hände des Königs sind Hände eines Heilers, und an ihnen wird der rechtmäßige König erkannt.« Aragorn zuerst, die anderen nach ihm. An der Tür standen zwei Wachtposten in der Tracht der Zitadelle, ein sehr großer und ein ganz kleiner, kaum so groß wie ein Knabe. Und als dieser sie sah, schrie er laut auf vor Überraschung und Freude. »Streicher! Wie herrlich! Du, ich hab's mir doch gleich gedacht, dass du das warst in den schwarzen Schiffen! Aber die anderen haben alle nur Korsaren gebrüllt und wollten einfach nicht auf mich hören. Wie hast du das bloß gemacht?« Aragorn lachte und nahm den Hobbit bei der Hand. »Schön, dich zu sehen«, sagte er, »aber jetzt haben wir keine Zeit, Reiseabenteuer zu erzählen.« Imrahil aber sagte zu Eomer, »Sollen wir so unsere Könige anreden? Aber vielleicht wird er ja die Krone unter einem anderen Namen tragen.« Und Aragorn, der ihn gehört hatte, drehte sich zu ihm um und sagte, »Sehr richtig, denn in der alten Hochsprache heiße ich Elessar, der Elbenstein, und Envinyata, der Erneuerer.« Und er hob den grünen Stein hoch, den er an der Brust trug. »Streicher aber soll der Name meines Hauses sein, wenn es je gegründet wird. In der Hochsprache wird er nicht übel klingen. Tel Kontar werde ich heißen. Und nach mir alle meine leiblichen Erben.« Damit gingen sie weiter zu den Räumen, wo die Kranken gepflegt wurden, und währenddessen erzählte ihnen Gandalf von Eowyns und Meriadocs Taten. »Denn lange habe ich bei ihnen gestanden«, sagte er, »und in ihren Träumen haben sie zuerst viel geredet, bevor sie ins todesnahe Dahindämmern sanken. Auch habe ich die Gabe, manches weit Entfernte zu sehen.« Aragorn ging zuerst zu Faramir, dann zu Frau Eowyn und zuletzt zu Merry. Als er sich die Gesichter der Kranken und ihre Verletzungen angesehen hatte, seufzte er. »Hier werde ich alles aufbieten müssen, was mir an Kraft und Können zu Gebote steht«, sagte er. »Wäre doch Elrond nur hier, denn er ist der Älteste unseres ganzen Volkes und heilkräftiger als ich.« Und Eomer, der sah, wie bedrückt und müde er war, sagte, »Ruh dich erst aus und iss wenigstens etwas.« Aber Aragorn antwortete, »Nein, denn für diese drei und am ehesten für Faramir ist die Uhr bald abgelaufen. Höchste Eile tut Not.« Dann rief er Ioreth herbei und sagte, »Habt ihr einen Vorrat an Heilkräutern im Hause?« »Ja, gnädiger Herr«, antwortete sie, »aber nicht genug, schätze ich, für alle, die ihrer bedürfen werden. Doch fest steht nur, dass ich auch nicht weiß, wo wir noch welche finden sollen, denn es fehlt ja an allem in diesen schrecklichen Tagen, bei all den Feuern und Bränden und mit so wenigen Botenjungen und wo auch noch die Straßen alle versperrt sind. Ja, ich weiß gar nicht, vor wie vielen Tagen der letzte Fuhrmann aus Lossarnach hier auf den Markt kam. Aber wir tun hier im Hause unser Bestes mit dem, was wir haben, wie der gnädige Herr sicher weiß.« »Das kann ich erst sagen, wenn ich's gesehen habe«, sagte Aragorn. »Und an noch etwas fehlt es. An Zeit für viele Worte. Habt ihr Athelas?« »Ich weiß nicht, so viel steht fest, gnädiger Herr«, antwortete sie. »Jedenfalls kenne ich es nicht unter diesem Namen. Ich gehe mal und frage den Kräutermeister. Der kennt die alten Namen alle.« »Man nennt es auch Königskraut«, sagte Aragorn. »Und vielleicht sagt dir der Name mehr, denn so heißt es beim Landvolk in diesen späten Tagen.« »Ach, das«, sagte Ioreth. »Ja, wenn der gnädige Herr das gleich gesagt hätte, dann hätte ich's ihm sagen können.« »Nein, das haben wir nicht, so viel steht fest.« Na, ich habe ja noch nie gehört, dass es irgendwelche besonderen Kräfte besitzt. Und überhaupt, wie ich immer zu meinen Schwestern gesagt habe, wenn wir im Wald darauf gestoßen sind, Königskraut, habe ich gesagt, das ist doch ein sonderbarer Name. Und ich möchte mal wissen, warum das bloß so heißt. Denn wenn ich ein König wäre, dann hätte ich doch schönere Pflanzen in meinem Garten. Immerhin lieblich duftet es ja, wenn man es zerreibt, nicht? Wenn lieblich das richtige Wort ist. Heilsam kommt der Sache vielleicht noch näher? »Jawohl, heilsam«, sagte Aragorn. »Und nun, gute Frau, wenn dir am Herrn Faramir etwas liegt, dann bewege deine Beine so schnell wie deine Zunge und hole mir Königskraut, wenn es irgendwo in der Stadt ein Blatt davon gibt.« »Und wenn nicht«, sagte Gandalf, »dann reite ich nach Lossharnach und nehme Ioreth hinter mir aufs Pferd, und dann soll sie mit mir mal in den Wald gehen, aber nicht zu ihren Schwestern. Und Schattenfell soll ihr zeigen, was Eile bedeutet.« Bat Aragorn die anderen Frauen, Wasser heiß zu machen. Dann nahm er mit einer Hand Faramirs Hand und legte die andere Hand auf die Stirn des Kranken. Die Stirn war schweißnass, aber Faramir rührte sich nicht und gab kein Lebenszeichen. Er schien kaum mehr zu atmen. »Er ist fast hinüber«, sagte Aragorn zu Gandalf. »Aber das kommt nicht von der Wunde. Schau, die verheilt schon. Hätte ihn ein Pfeil der Nazgul getroffen, wie du glaubtest, so wäre er in derselben Nacht noch gestorben. Diese Wunde stammt von einem Südlandspfeil, würde ich meinen. Wer hat ihn herausgezogen? Wurde er aufbewahrt?« »Ich habe ihn herausgezogen«, sagte Imrahil, »und das Blut gestillt. Aber den Pfeil habe ich nicht aufbewahrt, denn wir hatten viel zu tun. Ich erinnere mich, dass es ein Bolzenpfeil war, wie ihn die Südländer verschießen. Doch glaubte ich, er sei aus den Schatten über uns gekommen. Sonst wären das Fieber und die Krankheit unverständlich, denn die Wunde war nicht tief oder lebensgefährlich.« »Wie also erklärst du es dir?« »Erschöpfung. Kummer wegen der Verstimmung des Vaters. Eine Wunde und vor allem der schwarze Anhauch«, sagte Aragorn. »Er ist ein Mann von zähem Willen, denn er war schon dicht unter den Schatten gekommen, bevor er auch nur zur Schlacht an den Außenmauern ritt. Langsam muß sich das Dunkel angeschlichen haben, als er noch um seinen Vorposten kämpfte. Hätte ich nur früher kommen können.« Der Kräutermeister trat ein. »Der gnädige Herr hat ums Königskraut gebeten, wie es im Volksmund heißt«, sagte er, »Athelas, in der Sprache der Gebildeten, oder, wenn man ein wenig Valinorisch versteht...« »Ja, ja«, sagte Aragorn, »und es ist mir egal, ob du nun Asea, Aranion oder Königskraut dazu sagst, wenn du nur welches hast.« »Ich bitte um Verzeihung, gnädiger Herr«, sagte der Mann, »ich sehe, du bist auch ein Gelehrter und nicht nur ein Kriegshauptmann.« »Doch, o weh, gnädiger Herr, in den Häusern der Heilung, wo wir nur die Schwerkranken oder Verwundeten behandeln, halten wir dieses Kraut nicht vorrätig. Denn keine Wirkeigenschaften, von denen wir wüssten, hat es, außer vielleicht schlechte Luft aufzufrischen oder einen schweren Kopf auszunüchtern. Es sei denn, freilich, du wolltest solchen alten Verslein Bedeutung beimessen, die Frauen wie unsere gute Ioreth immer noch wiederholen, ohne sie zu verstehen. Wenn der schwarze Atem weht, Todesschatten dreuend steht, löschen alle Lichter aus, Athelas, komm du ins Haus, durch Königshand zu geben, Sterbenden das Leben. Das ist nur ein Knittelvers, natürlich im Gedächtnis alter Weiber verstümmelt. Was er bedeuten mag, wenn überhaupt etwas, überlasse ich deinem Urteil. Aber manche alten Leute nehmen immer noch einen Aufguss von dem Kraut gegen Kopfschmerzen. »Dann in des Königs Namen, geh jetzt und suche einen ungebildeten alten Mann, der so gescheit ist, das Kraut im Hause zu haben«, rief Gandalf. Faramir und hatte eine Hand auf seine Stirn gelegt, und wer zusah, spürte, dass ein schwerer Kampf tobte. Aragorns Gesicht wurde grau vor Erschöpfung, und wieder rief er Faramir beim Namen, aber jedes Mal hörten sie ihn leiser, als hätte er selbst sich von ihnen entfernt, und streifte nun suchend durch ein dunkles Tal nach einem Verirrten rufend. Endlich kam Bergil hereingerannt und brachte 6 Blätter in einem Tuch. »Es ist Königskraut, Herr«, sagte er, »aber leider nicht frisch. Schon vor mindestens 2 Wochen muss es gepflückt worden sein. Hoffentlich genügt es.« Dann sah er Faramir an und brach in Tränen aus. Aragorn lächelte. »Es wird genügen«, sagte er. »Das Schlimmste ist überstanden. Bleib da und beruhige dich.« Dann nahm er 2 von den Blättern, legte sie sich auf die Hände, hauchte sie an und zerrieb sie. und sogleich erfüllte sich der Raum mit einer prickelnden Frische, als wäre die Luft selbst zum Leben erwacht und sprudelte vor Freude. Dann warf er die Blätter in die Schüsseln mit dampfend heißem Wasser, die man ihm brachte, und sofort wurde allen leichter ums Herz. Denn der Duft, der jeden anwehte, war wie eine Erinnerung an einen taufrischen Morgen unter klarer Sonne, in einem Land, an das die Pracht des Frühlings in unseren Landen nur von fern erinnert. Aragorn aber stand auf, wie einer, der nun gestärkt ist, und aus den Augen lächelte er, als er Faramir die eine Schüssel vor sein traumumfangenes Gesicht hielt. »Na sowas! Wer hätte das gedacht?« sagte Ioreth zu einer Frau, die neben ihr stand. »Das Kraut ist doch besser, als ich glaubte.« »Es erinnert mich an die Rosen aus dem Imloth Melui, als ich ein junges Ding war, und was Besseres kann auch kein König verlangen.« Plötzlich regte sich Faramir und öffnete die Augen. Er sah Aragorn über sich gebeugt, und ein Licht ging in seinen Augen auf, wie wenn einer einen alten Freund wiedererkannte. Leise sagte er, »Herr, ihr habt mich gerufen. Ich komme. Was befiehlt der König?« »Irre nicht länger in den Schatten umher, sondern erwache«, sagte Aragorn. »Du bist müde. Ruhe eine Weile, nimm etwas zu dir und sei bereit, wenn ich wiederkehre.« »Das tue ich, Herr, denn wer wollte faul das Bett hüten, wenn der König wiedergekehrt ist?« »Lebe nun wohl, einstweilen«, sagte Aragorn, »ich muss noch zu anderen, die mich brauchen.« Und mit Gandalf und Imrahil ging er aus dem Zimmer, Beregond und sein Sohn aber blieben zurück und konnten vor Freude nicht an sich halten. Bevor er Gandalf folgte und die Tür hinter sich schloss, hörte Pippi noch, wie Ioreth ihrem Herzen Luft machte. »König? Habt ihr das gehört? Was hab ich gesagt? Die Hände eines Heilers hab ich gesagt!« Und bald darauf sprach man nicht mehr nur im Hause davon, dass der König wahrhaftig wieder da sei. Und nach dem Kriegsglück habe er auch die Heilkraft bewiesen. Und in der Stadt machte die Nachricht Eowyn und sagte, sie hat einen bösen Schaden und einen schweren Schlag erlitten. Der Arm, der gebrochen ist, wurde richtig behandelt und wird mit der Zeit heilen, wenn sie die Kraft hat, am Leben zu bleiben. Es ist der Schildarm, der versehrt ist. Doch das größte Leiden kommt vom Schwertarm. Darin scheint nun kein Leben mehr zu sein, obwohl er nicht gebrochen ist. Ach, was sie getan hat, ging über ihre Kräfte an Leib und Seele. Wer gegen einen solchen Feind die Waffe erhebt, muss härter als Stahl sein, sonst vernichtet ihn allein schon der Zusammenprall. Ein böses Schicksal, dass sie ihm begegnen musste. Denn eine edle Jungfrau ist sie, die schönste aus einem Geschlecht von Königinnen. Und doch, ich weiß nicht, was ich von ihr sagen soll. Als ich sie zuerst erblickte und ihre Unzufriedenheit bemerkte, glaubte ich, eine weiße Blume zu sehen, stolz und gerade, Wohlgestalt wie eine Lilie. Und dennoch spürte ich, dass sie hart war, wie von elbischen Schmieden aus Stahl gehämmert. Oder könnte es sein, dass ein Frost ihren Lebenssaft zu Eis erstarren ließ, so dass sie zwar noch aufrecht stand, von bitterem Liebreiz und schön anzusehen, aber schon befallen und dazu bestimmt, bald niederzubrechen und zu sterben? Ihre Erkrankung begann lange vor diesem Tag. Nicht wahr, Eomer? »Es wundert mich, dass du mich fragst, Aragorn«, sagte Eomer, »denn zwar halte ich dich in dieser Sache wie in allem anderen für schuldlos, doch weiß ich nichts davon, dass meine Schwester Eowyn von irgendeinem Frost befallen gewesen wäre, bevor sie zum ersten Mal dich erblickte. Ihre Sorgen und Nöte hatte sie, ebenso wie ich, in den Tagen, als Schlangenzunge den König behexte, und sie hat den König unter wachsenden Befürchtungen gepflegt, aber nicht das hat sie in diese Lage gebracht.« »Freund«, sagte Gandalf, »du hattest deine Pferde und die Freuden des Waffenhandwerks und die weiten Felder unter freiem Himmel. Sie aber, in den Leib eines Mädchens hineingeboren, war dir an Geist und Mut mindestens ebenbürtig. Dennoch war sie dazu verurteilt, einem alten Mann aufzuwarten, den sie liebte wie einen Vater, und mit ansehen zu müssen, wie er entwürdigt in Altersschwachsinn verfiel. und die eigene Rolle kam ihr elender vor als der Stock, auf den er sich stützte. »Glaubst du denn, Schlangenzunge träufelte sein Gift nur in Theodens Ohren? Tata Greis, was ist das Haus Eol anderes als ein strohgedeckter, stinkender Stall voller betrunkener Straßenräuber, deren Belger sich zwischen den Kötern auf dem Boden wälzen? Hast du diese Worte schon mal gehört? Saruman hat das gesagt, Schlangenzunges Lehrmeister. Doch hat Schlangenzunge in eurem Hause ihren Sinn sicherlich gefälliger einzukleiden verstanden? Hätten deiner Schwester nicht die Liebe zu dir, mein Freund, und ihr immer noch pflichtgetreuer Wille die Lippen verschlossen, so hättest du dergleichen wohl auch von ihr hören können. Doch wer weiß, was sie der Dunkelheit anvertraut haben mag, wenn sie allein die bitteren Nächte durchwachte und ihr ganzes Leben zu schrumpfen schien, bis sie in den vier Wänden ihrer Kammer eingeengt war, wie ein wildes Tier im Käfig. Eomer schwieg und betrachtete seine Schwester, als bedächte er von Neuem all die Tage, die sie zusammen erlebt hatten. Aber Aragorn sagte, »Ich habe auch gesehen, was du gesehen hast, Eomer. Kein Unglück dieser Welt beschämt das Herz eines Mannes bitterer, als die Liebe einer so schönen und mutigen Dame zu bemerken und sie nicht erwidern zu können. Der Schmerz und das Mitleiden haben mich auf dem ganzen Weg begleitet, seit ich sie in Dunhark in ihrer Verzweiflung zurückließ und zu den Pfaden der Toten ritt. Und keine Sorge hat mich mehr beschäftigt als die Sorge, was ihr geschehen könnte. Und doch, Eomer, lass mich dir sagen, dass sie dich aufrichtiger liebt als mich. Denn dich liebt und kennt sie, während sie in mir nur einen Schatten und einen Gedanken liebt, eine Hoffnung auf Ruhm und Heldentaten und ferne Länder, weit von Rohans Feldern. Vielleicht wird meine Kraft ausreichen, ihren Leib zu heilen und sie aus dem dunklen Tal zurückzurufen. Aber welches ihr Los sein wird, wenn sie erwacht, ob Hoffnung, Vergessen oder Verzweiflung, das weiß ich nicht. Wenn es Verzweiflung ist, wird sie sterben, es sei denn, eine andere Arznei heilt sie, die ich ihr nicht geben kann. Welch ein Jammer! Denn um ihre Tat willen hat sie einen Platz unter den meistbesungenen Königinnen verdient. Ich über sie und sah ihr ins Gesicht, und es war in der Tat lilienweiß, eiskalt und hart wie aus Stein gehauen. Er aber küßte sie auf die Stirn und rief sie leise beim Namen. »Eowyn, Eomunds Tochter, wach auf, denn dein Feind ist dahingegangen.« Sie rührte sich nicht, aber bald begann sie tiefer zu atmen, so daß ihre Brust unter dem weißen Leinen des Lakens auf und niederging. Wieder zerrieb Aragorn zwei Blätter Athelas und warf sie ins heiße Wasser, und damit wusch er ihr die Stirn und den rechten Arm, der kalt und taub auf der Decke lag. Dann, ob nun Aragorn wirklich dank einer vergessenen Kraft aus Westernis oder nur durch seine Worte an die Frau Eowyn auf die Umstehenden einwirkte, schien es ihnen, als der liebliche Einfluss des Krautes sich im Raum geltend machte, dass ein kräftiger Wind durchs Fenster hereinwehte. Und er brachte keinen Wohlgeruch, sondern nur Luft, aber sie war so vollkommen rein und jugendfrisch, als käme sie, neu geschaffen und noch von keiner lebenden Kreatur geatmet, von den schneebedeckten Berggipfeln oben unterm Sternendach oder von silbernen, meerumspülten Gestaden in weiter Ferne. »Wach auf, Eowyn, Jungfrau von Rohan«, sagte Aragorn noch einmal, nahm ihre rechte Hand und fühlte, wie das wiederkehrende Leben sie erwärmte. »Wach auf! Der Schatten ist fort, und alles Dunkle ist weggewaschen.« Dann legte er ihre Hand in Eomers Hand und trat beiseite. »Rufe sie«, sagte er und ging leise aus der Kammer. »Eowyn! Eowyn«, rief Eomer unter Tränen. Sie aber schlug die Augen auf und sagte, »Eomer, was bin ich froh, denn sie haben gesagt, du seist gefallen.« »Nein, das waren nur dunkle Stimmen in meinem Traum.« »Wie lange träume ich schon?« »Nicht lange, Schwester«, sagte Eomer, »aber denk nicht mehr daran.« »Ich bin so sonderbar müde«, sagte sie, »ich muss ein wenig ausruhen. Doch sag mir, was ist mit dem Herrn der Mark?« »Oh weh, erzähl mir nicht, dass er ein Traum gewesen. denn ich weiß, es war keiner. Tot ist er, wie er es vorher sah. Er ist tot, sagte Eomer. Aber er hat mich gebeten, Eowyn Lebewohl zu sagen, die ihm teurer als eine Tochter war. Er liegt nun ehrenvoll aufgebahrt in der Zitadelle von Gondor. Traurig ist es, sagte sie, und doch besser als alles, was ich in den dunklen Tagen zu hoffen wagte, als Eorls Haus an Ehren ärmer schien als jede Schäferkarte. Und des Königs Knappe, der Halbling? Eomer, du musst ihn zum Ritter der Riddermark schlagen. Er ist tapfer. Er liegt in diesem Haus ganz in der Nähe, und ich gehe gleich zu ihm, sagte Gandalf. Eomer wird noch eine Weile hierbleiben, aber sprecht nicht mehr von Krieg und Kummer, bis du ganz wiederhergestellt bist. Eine große Freude ist es, eine so tapfere Frau zur Genesung und zu neuer Hoffnung erwachen zu sehen. Genesung, sagte Eowyn. Vielleicht, zumindest für die Zeit, wo ich noch den leeren Sattel irgendeines gefallenen Reiters einnehmen und das eine oder andere tun kann. Aber Hoffnung? Ich weiß nicht. Pippin kam in Marys Kammer, wo Aragorn schon am Bett stand. »Der arme alte Merry«, rief Pippin und lief hinzu, denn ihm schien, dass sein Freund schlechter aussah als zuletzt. Und ein Grau wie von der Last vieler schmerzlich durchlittener Jahre lag auf seinem Gesicht. Und plötzlich überkam Pippin die Angst, dass Merry sterben müsste. »Keine Sorge«, sagte Aragorn, »ich bin rechtzeitig gekommen und habe ihn zurückgerufen. Er ist jetzt müde und traurig, und er hat einen ähnlichen Schaden wie Frau Eowyn davongetragen, weil er es gewagt hat, diesem Unhold mit der Waffe zu Leibe zu rücken. Aber das wird er überwinden. So stark und munter sind die Lebensgeister in ihm. Die Trauer wird er nicht vergessen, aber sie wird sein Gemüt nicht verfinstern, sondern ihn weiser machen.« Dann legte Aragorn die Hand auf Marys Kopf, strich ihm sanft durch die braunen Locken, berührte seine Augenlider und rief ihn beim Namen. Und als der Duft des Athelas sich im Raum ausbreitete wie Duft von Obstgärten und bienendurchschwärmter Heide im Sonnenschein, da wachte Merry mit einem Mal auf und sagte, »Hab ich einen Hunger? Wie spät ist es?« »Die Abendsessenzeit ist vorüber«, sagte Pippin, »aber ich meine schon, ich könnte etwas Essbares für dich herbeischaffen, wenn man's mir gibt.« »Und ob man's dir geben wird«, sagte Gandalf, »und alles andere, was dieser Reiter von Rohan nur wünschen könnte, sofern es in Minas Tirith, wo sein Name in Ehren gehalten wird, irgend aufzutreiben ist.« »Schön«, sagte Merry, »dann hätte ich gern zuerst ein Abendessen und dann eine Pfeife.« Dabei umwölkte sich sein Gesicht. »Nein, keine Pfeife. Ich glaube, rauchen werde ich nicht mehr.« »Warum nicht?«, sagte Pippin. »Na ja«, sagte Merry bedächtig, »er ist tot. Dabei fiel mir alles wieder ein. Er hat gesagt, wie schade es sei, dass er nie Gelegenheit hatte, mit mir über Kräuterkunde zu reden. War fast das Letzte, was er gesagt hat. Ich werde nie wieder rauchen können, ohne an ihn zu denken. Und an den Tag, Pippin, als er nach Isengard geritten kam und so höflich war.« »Dann rauche doch und denk dabei an ihn«, sagte Aragorn, »denn er war eine gute Seele und ein großer König und hat seine Eide gehalten. Und aus dem Verdämmern hat er sich zu einem letzten, strahlenden Morgen aufgerafft. Wenn auch dein Dienst bei ihm nur kurz war, solltest du ihn doch bis ans Ende deiner Tage in froher und ehrenvoller Erinnerung behalten.« Merry lächelte. »Na schön«, sagte er, »wenn Streicher alles Nötige herbeischafft, dann will ich rauchen und mir's überlegen. Ich hatte etwas von Sarumans Sorte in meinem Sattelsack, aber was in der Schlacht daraus geworden ist, weiß ich nun wirklich nicht.« »Mein lieber Herr Meriadoc«, sagte Aragorn, »wenn du denkst, ich reite mit Feuer und Schwert durchs Gebirge und durchs ganze Reich von Gondor, um einem nachlässigen Soldaten, der seine Ausrüstung weggeworfen hat, Pfeifenkraut zu bringen, dann hast du dich geirrt. Wenn dein Rucksack nicht gefunden wurde, musst du nur nach dem Kräutermeister dieses Hauses schicken. Der wird dir erzählen, dass ihm irgendwelche Wirkkräfte des Krauts, nach dem du verlangst, nicht bekannt sind, dass es aber im Volksmund Westmannskraut heißt, Galenas in der Sprache der Gebildeten und so oder so noch in vielen anderen Sprachen der Gelehrten, und nachdem er ein paar halbvergessene Verse hinzugefügt hat, die er auch nicht versteht, wird er bedauern, dir mitteilen zu müssen, dass er nichts davon im Hause hat. Und dann geht er fort, um weiter über die Geschichte der Sprachen nachzusinnen. Und fort muss ich nun auch. Denn in so einem Bett, wie du es hier hast, habe ich seit Dunhag nicht mehr geschlafen. Und gegessen habe ich seit der Dunkelheit vor Tagesanbruch auch noch nichts. Mary ergriff seine Hand und küsste sie. »Es tut mir schrecklich leid«, sagte er. »Geh nur gleich. Seit jenem Abend in Bre sind wir eine Plage für dich gewesen. Aber das ist so unsere Art, bei solchen Gelegenheiten lose Reden zu führen und weniger zu sagen, als wir meinen. Wir haben Angst, wir könnten zu viel sagen. Wenn Späße nicht angebracht sind, finden wir nicht die richtigen Worte.« »Ich kenne euch doch. Wie könnte ich sonst ebenso mit euch reden?« sagte Aragorn. »Möge das Auenland ewig grün bleiben.« Er küsste Merry und ging mit Gandalf hinaus. »Ob es so einen schon mal gegeben hat?« sagte er. »Außer Gandalf natürlich. Ich glaube, die müssen verwandt sein.« »Du alter Esel, dein Rucksack liegt doch neben dem Bett«,